Der Papst. Jetzt bei der Arbeit an diesem Buch blätterte ich durch eine Akte, die in mehrere Bücher gebunden ist und die ich infolgedessen nicht wie die übrigen gescannt habe. Ich hatte sie beinahe vergessen und überflog nun Teile, um zu schauen, ob Verwertbares drin stünde. Zitat: Luigi Bonaventura lässt seine Hand auf die Schulter vor ihm fallen, freundschaftlich, aber als klare Machtgeste. An dieser Stelle blieb ich kurz hängen, blätterte dann aber doch rasch weiter. Es ging mir um verwertbare Informationen. Erst einige Seiten weiter wurde mir klar, wie wichtig auch so eine kleine Stelle sein konnte, selbst wenn sie nichts über Verhaftete aussagte, nichts über Taten, keine Daten und Fakten vermittelte, sondern nur von einer Person handelte, die ich meinte zu kennen. Dass nämlich der Luigi, der hier beschrieben war, ein ganz anderer ist als der, mit dem ich regelmäßig sprach. Hier wurde der Boss beschrieben, der Mann, der als Boss auftrat, der Mafioso, dessen Handlungen von Leuten um ihn herum interpretiert wurden aufgrund strenger, überlieferter Verhaltenskodizes. Der Mann, der symbolisch handelte, wie jeder ranghohe Mafioso. Und doch war es ein und dieselbe Person. Und doch war es der Luigi, mit dem ich befreundet war und der mich jetzt zu einem Besuch beim Papst eingeladen hatte. Man könnte ein ganzes Buch schreiben über die katholische Kirche und die Mafia, über Priester, die mit Clans kooperiert haben, die bei der Geldwäsche geholfen haben und, und. Seit langem ist die Kirche aber auch ein wichtiger Akteur der Antimafia. Viele Priester wurden ermordet, weil sie Mafiosi öffentlich benannten oder sich ihnen entgegenstellten. Etwa Giorgio Gennaro aus Giacoli bei Palermo, getötet im Februar 1916. Constantino Stella, Erzpriester in Resutano bei Caltanissetta, erstochen 1919. Gaetano Melunzi, erschossen im September 1920 in Monreale bei Palermo. Bis hin zu dem zuletzt ermordeten Don Cesare Boschin, der auch mehr Aufmerksamkeit verdient hätte. Er erfasste Lieferungen von toxischen Abfällen auf eine benachbarte Deponie in Borgo Montello bei Rom in seinem Tagebuch. Im März 1995 wurde er so übel zugerichtet, dass er erstickte. Wertvolle Sachen wurden nicht entwendet, sein Tagebuch schon. Es waren mutige Männer, alle hatten Umtriebe der lokalen Clans öffentlich angeprangert. Auch zwei Päpste haben sich sehr verdient gemacht, zunächst Papst Johannes Paul II. Don Giotti, auch ein Priester und Gründer von Libera, verbrachte mit ihm die Stunden vor einer großen Freiluftmesse in Agrigent, Sizilien, im Mai 1993. Auf dem Weg zum Gottesdienst nahm der Papst ziemlich spontan die Einladung der Eltern von Rosario Levitano an. Das Ehepaar hatte 3 Jahre vorher seinen Sohn zu Grabe tragen müssen, einen jungen Staatsanwalt und Richter. Er war mit dem Auto auf dem Weg zur Arbeit von seinen Mördern gerammt worden, sie streckten den Flüchtenden dann mit Schüssen nieder. Levitano hatte zuvor gegen eine Vielzahl von Mafiosi ermittelt und ihnen, dank des neuen Instruments der Vermögensbeschlagnahme, ihr Vermögen weggenommen. Nicht zuletzt dank der Aussage von Mirko Bischki konnten die Mörder von Levitano ermittelt und festgenommen werden. Der polnische Papst Johannes Paul II. Hörte sich die Geschichte der Familie in deren Wohnzimmer an. Tief erschüttert beschloss er spontan, seine Predigt zu ändern. Engagiert wie selten hörte man ihn später vor tausenden Gläubigen ausrufen: »Gott hat einmal gesagt, du sollst nicht töten. Kein Mensch, wer auch immer, keine Ansammlung von Menschen, die Mafia, darf sich an die Stelle dieses heiligsten Rechts Gottes setzen und es mit Füßen treten.« Dann forderte Johannes Paul II. Jeden Mafioso direkt zur Umkehr auf. »Im Namen des gekreuzigten und auferstandenen Christus, der Leben, Weg, Wahrheit und Leben ist, ich sage den Verantwortlichen, bekehrt euch, eines Tages wird das Gericht Gottes kommen.« Dem Papst war es ernst. Schon 1982, als er Palermo besucht hatte, enthielt sein Manuskript ähnliche Passagen. Damals hatte er sie aber übersprungen. Aus Zeitgründen war die Erklärung. Mit seiner Predigt hatte der Papst jetzt den Grundstein gelegt für eine klare Haltung der Kirche. Der aktuelle Papst knüpft an diese Linie an. Im Juni 2014 exkommunizierte Franziskus Mafiosi und griff das Thema seitdem mehrmals auf. Er richtete eine Arbeitsgruppe im Vatikan dazu ein und verschärfte die Compliance-Regeln für das vatikanische Finanzwesen, das Mafia-Clans in der Vergangenheit immer wieder für Geschäfte genutzt haben. Ich war daher gespannt, Franziskus zu erleben. Vor unserem Besuch im Mai 2022 war bekannt geworden, dass er Kniebeschwerden hatte. Franziskus hatte darüber mit einem Pilger auf dem Petersplatz gescherzt. »Weißt du, was mir helfen würde? Ein bisschen Tequila.« Nun saßen wir selbst auf dem Petersplatz. Luigi und ich hatten überlegt, ihm ein Fläschchen mitzubringen, doch am Ende hatten er und seine Gruppe ein T-Shirt ihres Vereins dabei. Ich lernte an diesem Tag, dass es drei Klassen von Pilgern gibt. Die Massen auf dem Platz, die stehen müssen, die Privilegierten, die rund um den Baldachin, wo der Papst seine Predigt halten würde, Stühle zugeteilt bekamen, und die besonders Privilegierten, die zu Foto und kurzem Plausch mit dem Heiligen Vater unter den Baldachin dürfen. Es war der 18. Mai. Die Sonne brannte vom Himmel, als wolle sie sämtliche Sünder sofort töten. Der Papst drehte eine Runde im Papamobil und winkte, herzte Kinder. Unsere Gruppe saß direkt links neben dem Baldachin, der Papst rollte wenige Meter an uns vorbei. Auf der YouTube-Aufzeichnung war sogar Luigi zu erkennen, dank seiner Cap. Ich konnte von meinem Platz gut beobachten, wie Franziskus sich mühte, aus dem Wagen zu steigen. Ich erschrak ein wenig, einen so schwach wirkenden Mann hatte ich nicht erwartet. Als er dann aber seine Stimme für die Predigt erhob, klar und fest, war ich überrascht ob seiner Präsenz. Der Papst sprach in diesen Wochen passenderweise über das Altwerden und die Gebrechlichkeit. Für seine Audienz hatte er sich die Geschichte von Hiob herausgesucht, der viele Schicksalsschläge erleiden musste, der alles, was er hatte, verlor und dem viele Prüfungen gestellt wurden, nur um seinen Gottesglauben unter Beweis zu stellen. Wir saßen still da und hörten aufmerksam zu. Wir, das waren 19 Vertreter von Luigis Verein und ich als Vertretung von Mafia Nein Danke. Ich zog Parallelen zu Luigis Leben. Die Parallelen waren eng begrenzt. Hiob war Zeit seines Lebens ein guter gewesen, ein frommer Mensch und hatte niemandem etwas getan. Prüfungen hatte aber auch Luigi zu bestehen, und zwar nicht zu wenige. Ich würde gerne schreiben, dass ich Luigi bestens gelaunt erlebt habe und nun alles bestens sei. Wir mögen es, wenn Geschichten gut enden und uns beruhigt zurücklassen, doch so ist es nicht. Für Luigi gab es bisher kein Happy End, anders als bei Hiob, dessen Glück von Gott wiederhergestellt wurde. Sein Schritt, Kronzeuge zu werden, hat nach wie vor gravierende Konsequenzen für sein Leben, auch weil das Programm nicht so funktioniert, wie es sollte. Es erlaubt jedenfalls nicht allen, was es verspricht, die vollständige Wiedereingliederung in die Gesellschaft mit einer neuen Identität. Das Programm hat viele Webfehler im Detail. Nach wie vor kann sich Luigis Familie nicht einmal in Italien frei bewegen. Paola und die Kinder, die inzwischen erwachsen sind, wären gerne mit zur Papstaudienz gekommen. Es wurde ihnen nicht erlaubt. Ein weiteres praktisches Beispiel. Luigis Sohn Salvatore wollte studieren. Er hätte sich dafür an eine Universität außerhalb der Region, in der die Familie lebt, einschreiben müssen. Dort aber gelten seine Dokumente mit dem neuen Namen nicht. Er hätte sich also unter dem gefahrbringenden Namen, den er seit Geburt hat, eintragen müssen. Luigi weist die Behörden auf diese und die vielen anderen Probleme hin, die andere Betroffene an ihn herantragen. Denn er ist nach wie vor sicher, dass Aussagen von Insidern eines der wichtigsten Instrumente sind, Mafia-Clans zu bekämpfen. Und so führt er den Kampf stellvertretend für viele Kronzeugen, die sich nicht nach vorne wagen. Er führt diesen Kampf auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mit Eingaben an die Politik, mit Informationsprogrammen wie etwa dem TikTok-Kanal Striscia l'Antimafia, mit Vorträgen an Universitäten und an anderen Bildungseinrichtungen. Schließlich wurden wir zum Papst gerufen. Ich hatte ein Buch dabei, das der Priester Benito Giorgetta gemeinsam mit Luigi verfasst hatte. Passiamo all'altra riva ist es betitelt, zu Deutsch wechseln wir zum anderen Ufer. Gemeint ist, damit sein Leben zum Guten zu verändern. Don Benito ist noch heute Priester in Termoli, in der Stadt, wo ich Luigi zum ersten Mal traf. Er hat dort lange Gespräche mit ihm geführt. Daraus ist dieser Text entstanden. Es ist nicht nur ein sehr persönliches Buch geworden, es ist auch ein politisches, weil es Forderungen stellt, und ein religiöses, denn es lotet schwierige Fragen des Glaubens aus. Papst Francisco selbst hat das Vorwort beigesteuert. Don Giotto, der Gründer von Libera, das Nachwort, er war jetzt aber nicht anwesend. Als unsere Gruppe sich um den Thron des Papstes scharte, waren also drei Viertel der Autoren des Buchs versammelt. Don Benito erzählte über den Verein, stellte einzelne Mitglieder vor. Der Papst plauderte mit uns. Ich stand direkt neben dem heiligen Stuhl, hörte aufmerksam zu. Aus Gewohnheit stützte ich mich ab und legte meine Hand auf die Lehne, ohne es wirklich zu merken. Egal, es störte niemanden. Schließlich kam Don Benito auf das Buch zu sprechen. Ich reichte ihm mein Exemplar als Anschauungsstück. Franziskus nahm es in die Hand, wendete es und gab es dann an seine zwei Helfer weiter. Die Männer waren vor allem dazu da, Franziskus Geschenke zu versorgen und sie auf einen Stapel zu legen. Ich aber widersprach. Es war ja mein Geschenk. Luigi hatte es mir gegeben.